نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist wie jedes Mal auf Arabisch und Deutsch, und wir machen weiter mit der Sira, Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch. As-Sanatu As-Sabi'a min al-Hijra. Wa kama ta'awadna da'iman natakallam awalan an al-Ghazawat. في هذه السنة كان هناك بعض الغزوات، كان هناك بعض الغزوات، وكان هناك بعض الأحداث والسرايا، وكان هناك بعض الأحداث المهمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتكلم عليها جميعا. الغزوة، قلنا الفرق بين الغزوة السرية، الغزوة يقول أهل العلم الغزوة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها. غزوة ذي قرد، وقيل قرد، وهذه الغزوة كانت قبل في سنة 6 قبل الحديبية، وكانت قبل خيبر. سيأتي فيما بعد الكلام حول خيبر. فعبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري من غطفان أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة، وكان هناك رجل من غفار وامرأة له عليها، فقتل الرجل واستاقوا اللقاح. اللقاح هي الإبل ذوات اللبن، وأخذوا معهم المرأة، وسمع بهم سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، فتوشح سيفه وأخذ قوسه، وكان سريعا جدا في المشي والركض، فوصلهم ورماهم بالنبل، وكان يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضاع، يعني اليوم هلاك اللئيم. وكان يصيح، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم نداءه، فقال: الفزع الفزع. فكان هناك كثير من الخيل أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليهم سعد وقيل عثمان، وبعثهم في طلب القوم، فأدركوهم، وكان قد استنقذ منهم سلمة اللقاح، وصار بينهم مناوشات، ثم هرب القوم. فأراد سلمة أن يلحقهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذوه منهم وغنموه منهم، وكان درسا لهم. أما امرأة الغفاري فقالت: قد نذرت أنها إذا خلصها الله سبحانه وتعالى منهم فإنها ستنحر الجمل أو الناقة التي يعني ستركب عليها، فغافلت المشركين وهربت بها. فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم. ومن أهم الغزوات الأخرى، طبعا هناك معركة كبيرة أيضا في هذه السنة، كانت غزوة خيبر، والغزوة الثانية كانت غزوة ذات الرقاع، وسميت بذلك لأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخراق لما حفيت أقدامهم، وقيل لأنهم رقعوا الرايات. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في مجموعة من الصحابة قبل النجد، يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، لأنهم كانوا يجمعون للنبي صلى الله عليه وسلم الجموع، واستخلف على المدينة أبا ذر فساروا حتى وصلوا نخلا، فلقي بها جمعا من غطفان وما كان هناك قتال، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلف في تحديد وقت هذا الأمر على أقوال. وفي هذه الغزوة كانت لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، وقيل أنه كانت في غير هذه الغزوة، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. إن ديزم يار إن ديت يار gab es auch Ereignisse, die wichtig sind. Und wie wir immer gemacht haben, erstmal reden wir über die Züge, mit denen der Prophet Muhammad s.a.w. oder in denen der Prophet Muhammad s.a.w. dabei war. Und dann reden wir über Saraya, das wird Brigaden, was der Prophet Muhammad s.a.w., welche der Prophet Muhammad s.a.w. geschickt hat, und er war selber nicht dabei. Und wir reden über Ereignisse, die wichtig sind in diesem Jahr. Und wir sind im Jahre 7 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die erste Ghazwa war Ghazwa die Qarad oder Qurad. Es gab eine Gruppe von Ghatafan, die sind bekannt, ein arabischer Stamm, und die waren sehr stark. Einer von ihnen hieß Abdurrahman ibn Uyayna ibn Husn al-Fazari. Er hat Kamele vom Propheten Muhammad s.a.w. mitgenommen. Er hat die Leute angegriffen. Es gab dort eine Frau und einen Mann aus Ghafar. Die haben den Mann getötet, seine Frau haben sie mitgenommen und sie haben die Kamele mitgenommen. Salama ibn Amr ibn al-Aqwa hat das gehört, und er war ein Mann, der schnell gelaufen ist. Er hat um Hilfe gerufen und er ist hinter den Leuten von Ghatafan. Und er hat seinen Pfeil und Bogen genommen, und sie haben so wie einen Kampf gehabt. Und er sagte: Nimm das von mir, ich bin der Sohn von Al-Aqwa. Heute ist der Tag gegen die Leute, die schlecht, die boshaft sind. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Hilferufe von Ibn al-Aqwa gehört, und er hat die Leute versammelt in Medina. Er hat gesagt: Hilfe, Hilfe, die Leute kamen. Und er hat sie geschickt. Die waren ungefähr 500 Leute dann geworden, und der Prophet s.a.w. kam hinter ihnen. Sie haben den Führer von diesem Ghatafan-Gruppe, sie haben ihn getötet. Und die anderen könnten sich retten, indem sie geflohen sind. Salama wollte weiter hinter ihnen, der Prophet sagte ihm: Nein, du schaffst das nicht, lass diese Leute. Die Frau, die bei den Kamelen war, konnte während die Götzendiener von Ghatafan beschäftigt waren, konnte ein Kamel nehmen und schnell wegfliehen. Und sie hat natürlich ein Gelübde, sie hat sich verpflichtet, wenn sie dort ist, dann wird sie dieses Kamel schlachten oder diese Kamelstute. Der Prophet sagte: Nein, das geht nicht, weil das dir nicht gehört. Du darfst nicht dich verpflichtet in Vermögen von anderen. Das geht nicht. Auf jeden Fall, das war die erste Ghazwa. Die zweite war Zat al-Riqa'. Zat al-Riqa' wurde so genannt, weil die Sahaba Stoff genommen haben und die haben ihre Füße damit gewickelt, weil das sehr schwer war. Und man sagt auch: Nein, das ist Zat al-Riqa', weil sie die Flaggen gefleckt haben mit Stoff. Auf jeden Fall, dies auch war gegen Bani Muharib und Bani Tha'laba von Ghatafan. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat 400 oder 700 von seinen Gefährten mitgenommen, und sie sind zu diesen Leuten marschiert, weil diese Leute sich versammelt haben, um den Propheten Muhammad anzugreifen. Der Prophet war dort und die beiden Gruppen haben sich vorbereitet, dass sie kämpfen, aber dann haben sie nicht gegeneinander gekämpft. Und dann kam der Prophet zurück. في هذا العام رجع مهاجري الحبشة مهاجرو الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب كان معه 50 رجلا من أهل اليمن وهم الأشعريون منهم أبو موسى الأشعري ورجع من عند النجاشي طبعا كان قدومهم بعد فتح خيبر وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال بأيهما أنا أسر أو أفرح أكثر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر طبعا هذا من الأحداث المهمة كان في هذه السنة كان في هذه السنة في السنة السابعة بارك الله فيكم auch in diesem Jahr gab es ein Ereignis was sehr wichtig war und zwar die Auswanderer nach Abyssinien sind zurück nach Medina Und der Führer von ihnen war Ja'far ibn Abi Talib. Die kamen zurück und sie haben Leute aus Jemen mitgeholt. Die hießen Al-Ash'ariyun. Und der ihnen Abu Musa Al-Ash'ari. Der Prophet Muhammad s.a.w. war so froh in diesem Jahr, dass diese Leute zurückgekommen sind. Und in diesem Jahr haben die Muslime Khaybar befreit. Khaybar war Hochburg von Juden. Die Muslime haben das befreit. Der Prophet sagte, was macht mich mehr froh oder mir mehr froh, zurückkehren von Ja'far oder befreien von Khaybar? Was ist schöner? Das ist ein Ereignis, was wichtig ist und später sprechen wir über Khaybar, weil das im Jahre 7 war. As-Saraya, التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بشير بن سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فدك فلما وصل بلادهم لم يرى منهم أحدا فاستاق نعمهم يعني الإبل والغنم وغير ذلك فلما علموا أدركوه ليلا وهو راجع فتراموا بالنبل ولما كان الصباح اقتتل الفريقان وكان قتالا مريرا وقتل عامة من كان مع بشير بن سعد الأنصاري فظن طبعا جرحوه جروحا كثيرة وظن بنو مرة أنهم قد قتلوه فتركوه ولكن هو عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر كذلك كان هناك في رمضان سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى الميفعة وقيل الميفعة وهي تقريبا على ثمانية برد من المدينة بناحية نجد كذلك من أرض بني مرة أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي و في هذه السرية كانت قصة أسامة بن زيد رضوان الله عليه لأنه أدرك أحدهم فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة فقال فوصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته وقد شهد لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من القتل يعني خائفا من القتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن قلبه فنظرت إليه كيف لك بلا إله إلا الله فذلك أعطى أسامة بعد ذلك عهدا أن لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فذلك ينتبه الإنسان بارك الله فيكم الذي يقول لا إله إلا الله بالنسبة لنا مسلم ما نعلم ما في داخله، ذاك هذه الأعمال التي نراها اليوم في تقتيل للمسلمين وقتل الأبرياء كلها ما تجوز في دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيكم. دي بريغادن دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم gesandt hat in diesem Jahr. Es gab eine Brigade von Bashir ibn Sa'd. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn in Richtung Fadak, das ist ein Gebiet in der Nähe von Khaybar, damit er die Leute von Bani Murra angreift. Als Bashir und seine Gruppe, Brigade dort waren, sie haben niemanden gefunden von den Leuten. Dann haben sie das Vieh von Bani Murra mitgenommen und zurück. Als die Leute von Bani Murra zurückkamen zu ihrem Gebiet und sie haben gemerkt, ihr Vieh ist weg, sie reiteten schnell und sie haben Bashir und seine Brigaden in der Nacht getroffen. Sie haben mit Pfeilen und Bogen gegeneinander geschossen und am frühen Morgen gab es einen Kampf. Die meisten, die mit Bashir waren, wurden getötet und Bashir selber wurde verletzt. Sie haben gedacht, sie haben ihn getötet. Aber er war noch am Leben. Er konnte bis zum Propheten Muhammad s.a.w. kommen und er sagte dem Propheten Muhammad s.a.w., was mit ihm passiert. Auch in Ramadan in diesem Jahr gab es eine Brigade von Ghalib ibn Abdullah al-Kalbi. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihn in Richtung Nejd zu einem Ort, das heißt Al-Mifa'a. Und dort sollte er gegen die Leute von Bani Murra nochmal kämpfen. Usama ibn Zayd war dabei. Und als sie gegen die Leute gekämpft haben, gab es einen von Al-Ansar. Er wollte einen töten, der andere sagte, La ilaha illallah. Usama aber, der hat ihn getötet. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat davon gehört, dass Usama alayhi, jemanden getötet hat, der La ilaha illallah gesagt hat. Er hat ihm gesagt, Usama, wieso tötest du einen Mann, der sagt La ilaha illallah? Wieso machst du das? Und er wiederholte das der Prophet Muhammad s.a.w. Usama sagte, oh Prophet, der hat das nur gesagt, weil er Angst gehabt hat vor dem Tod. Also, der hat das gesagt, damit ich ihn in Ruhe lasse, damit ich ihn nicht töte. Der Prophet sagte, hast du in sein Herzen angeschaut? Hast du gewusst, was er im Herzen hat? Was wirst du tun mit La ilaha illallah? Wenn er mit La ilaha illallah kommt. Usama war natürlich sehr enttäuscht dafür, was er getan hat. Und er war traurig. Und er hat das bereut. Und er hat versprochen, dass er niemals einen tötet, der La ilaha illallah sagt. Deshalb aus dieser Geschichte, diese Geschichte ist sehr wichtig für uns. Wenn jemand La ilaha illallah sagt und vor uns ist diese Person Muslim, man darf ihm nichts Schlechtes tun. Sowieso in unserer Religion, man darf keinem Nicht-Muslim Schlechtes tun. Dann was ist mit einem Muslim, der sagt La ilaha illallah? Manche Leute sagen, ja, der sagt das nur so mit Lippen. Ja, hast du gewusst, was er in seinem Herzen ist? Deshalb soll man aufpassen in diesem Land. Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch erwähnt in Surah Nisa, die Ayah 94. Ihr könnt nicht zu dem sagen, der La ilaha illallah sagt oder der sagt, ich bin Muslim. Ihr könnt nicht sagen, du bist kein Muslim. Deshalb soll man diese Taten, die wir heute sehen von manchen, die behaupten, sie wären gute Muslime, indem sie Kinder, Frauen und Muslime töten, wal-iyadu billah, das ist alles falsch und das ist nicht von unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. في هذا العام كانت بارك الله فيكم عمرة القضاء لأنها كانت قضاء عن العمرة الأولى لذلك سماها أهل العلم عمرة القضاء وكانت تسمى أيضا القضية وتسمى عمرة القصاص يعني كلها القصاص عفوا كلها تسمى عمرة القضاء أو القضية أو القصاص ذكرنا أنه في العام السادس خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر فلما وصل إلى الحديبية كان هناك صلح الحديبية مع مشركي قريش قالوا هذه السنة يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والسنة القادمة يأتيها وهو العام السابع صار وحان وقت العمرة ففي ذي القعدة من عام سبعة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا للعمرة وخرج معه كل من كان بالحديبية إلا من مات أو قتل في سبيل الله وخرج معه آخرون حتى بلغت عدتهم 2000 واستخلف على المدينة عويث ابن الأضبط وقيل أبا رهم وسام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة ويحرم بالعمرة عفوا وساق الهدي معه وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذرا في هذا الأمر فجعل أمامه الخيل وعليها محمد بن مسلمة والسلاح مع بشير بن سعد حتى إذا غدر أهل مكة بهم أو هاجمهم أحد كان السلاح قريبا منهم فلما رأى بعض مشركي قريش هذا المشهد أن السلاح كان مع بشير بن سعد والخيل مع محمد بن سلمة لما رأوا المشهد خافوا فعادوا إلى قريش وأخبروهم الخبر فقال أهل قريش أنهم على الكتاب والهدنة فلماذا يغزونا فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم ترك الخيل والسلاح فأرسل أهل قريش إليه مكرز بن حفص فقالوا يعني تريد تغدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقالوا هذا الذي نعرفه منك البر والوفاء فخرج أهل قريش من مكة وأخلوا مكة للمسلمين وطبعا الكثير من أهل قريش يعني ثار غضبا لهذا المشهد أنه كيف يدخل المسلمين البلد الحرام وكيف يعتمروا وهم أعداء لقريش ولكن أهل الإسلام بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا البلد الحرام وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء ناقته ومعهم معه صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يلبون الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي مقدمة عبد الله بن رواحة أخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم دخل المسلمون المسجد الحرام ليطوفوا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشمروا عن كتفهم الأيمن هذا يسمى الاطباع حتى يروا أنه فيهم قوة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل عند الطواف حتى يروا قوة المسلم وبعد أن طاف صلى ركعتين عند المقام وسعى رسول الله بين الصفا والمروة ثم حلق وذبح وتمت العمرة. فخاف المشركون من المسلمين لأنه كان الإسلام يعني كان فيهم قوة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة 3 أيام يطوفون بالبيت ويصلون ويشربون من ماء زمزم. وفي صباح اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة إلى رسول الله وهو يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح حويطب: نناشدك الله والعهد، لما خرجت عن أرضنا فقد مضت 3. فقال سعد: كذبت، ليس بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا يخرج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر وقال: إني قد نكحت فيكم امرأة ميمونة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا، وذلك تطيبا لنفوسهم وتأليفا لقلوبهم. ولكن أبيا، فأمر رسول الله أبا رافع فأذن بالرحيل، فارتحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حتى وصلوا إلى قرية سرف، وأقاموا هناك، وفيها بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. بارك الله فيكم. Natürlich eine der wichtigsten oder ein der wichtigsten Erlebnisse in diesem Jahr war unter anderem die Umrah nach Mekka. Und das war in Dhul Qa'dah im Jahre 7. Wir haben erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Jahre 6 einen Vertrag mit den Leuten aus Mekka gemacht hat. Und in diesem Vertrag stand 10 Jahre kein Krieg, 10 Jahre kein Krieg. Und der Prophet macht kein Umrah im Jahre 6, aber der kommt im Jahre 7 und der darf mit seinen Gefährten Umrah praktizieren oder verrichten. Und die machen das ohne Waffen, das heißt, die kommen ohne Waffen nach Mekka. Diese Umrah nennt man Umrah al-Qada al-Qadiyya al-Qasas. Das würde das nachholen von Umrah, weil die Leute keine Umrah gemacht haben. In Dhul Qa'dah in diesem Monat, das heißt, Dhul Qa'dah ist der 11. Monat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Aufrufer oder seinen Rufer befohlen, dass er die Leute versammelt, damit sie zur Umrah gehen. So kamen ungefähr 2000 Leute und von Sahaba radhiyallahu anhum, und sie sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben angefangen, natürlich Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala zu preisen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat natürlich gedacht, nicht, dass die Leute von Mekka den Vertrag nicht halten und ihn angreifen. Deshalb hat der Prophet so gemacht, die Leute gingen, und er hat zwei Gruppen mitgenommen. Eine Gruppe, die waren mit Pferden, die Pferde mit ihnen, und eine Gruppe, sie haben die Waffen getragen. Aber sie waren nicht mit der gesamten Masse von den Sahaba radhiyallahu anhum. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nähe von Mekka war, haben einige von Götzendienern von Quraysh das gesehen, dass der Prophet Pferde, das wird drei Pferde, und Waffen mit hat. Sie haben Angst bekommen, nicht dass der Prophet sein Versprechen nicht hält und die Leute von Mekka angreift. Sie waren schnell nach Mekka geritten und sie haben den Leuten von Mekka gesagt, dass er Waffen mit hat. Die Mekkaner haben ihm zwei Leute geschickt, damit sie mit ihm reden. Und sie haben ihm gesagt: Was ist los? Willst du gegen uns kämpfen? Er hat gesagt: Nein, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in der Nähe von Mekka geworden war, von Haram, hat er die Waffen zurückgelassen und die Pferde zurückgelassen. Als sie das sahen, der hat gesagt, auf keinen Fall, ich werde niemals mein Versprechen brechen. Und dann kamen die Muslime rein nach Mekka. Und die Leute von Mekka haben Mekka verlassen für die Muslime. Natürlich von den Bergen haben sie die Muslime angeschaut, damit sie wissen, ob die Muslime stark sind oder nicht. Der Prophet hat die Muslime befohlen, dass sie ihren rechten Schulter zeigen. Dies heißt Ittiba. Und er hat ihnen auch befohlen, dass sie in den drei ersten Runden vom Tawaf, das wird umkreisen von Mekka, dass sie ein bisschen schneller machen, damit sie Stärke zeigen. Als die Mekkaner das sahen, waren sie enttäuscht und traurig. Also die Muslime sind stark, trotz dass sie diese Entfernung hinter sich haben. Dann haben die Muslime natürlich unter Führung von Prophet Muhammad Tawaf gemacht. Und dann hat der Prophet Muhammad zwei Raka'a hinter dem Stehplatz von Abraham gebetet, hat Zimzam getrunken, hat zwischen As-Safa und Marwa gelaufen und dann hat er seine Haare abrasiert und so war und dann hat er geschlachtet und so war die Umrah zu Ende. Und der Prophet Muhammad blieb in Mekka drei Tage. Er hat mit Sahaba in Haram gebetet. Und sie haben von Zimzam getrunken. Und das war sehr schön für die Muslime. Aber die Mekkaner sehen das. Und die können das nicht mehr aushalten. Dann haben sie Suhail ibn Amr und Huwaita ibn Abdul Uzza zum Propheten geschickt, damit sie ihm sagen, du sollst Mekka verlassen. Unser Vertrag war 3 Tage. Der Prophet sagte, ich möchte eine Frau von euch heiraten. Sie war Maimuna, radhiallahu anha. Ich möchte Maimuna heiraten. Dann wartet mal ab, bis wir Hochzeit feiern und wir können alle zusammen essen, aber sie wollten das nicht. Sie haben gesagt, der Vertrag ist 3 Tage, du bist 3 Tage geblieben, dann musst du weg. Dann hat der Prophet Muhammad Sassam befohlen, dass die Muslimin Mekka verlassen. Und als sie in einem Dorf in der Nähe von Mekka, das heißt Sarif, als sie dort waren, hat der Prophet Muhammad Sassam Maimuna geheiratet, Radwanallah alayhi. Das war diese Umrah und das war eine große Sache für die Muslime. Als der Prophet aus Mekka ausging, folgte Fatima, Ibnat Hamza. Und sie war eine kleine Frau und sagte: Ja, Amm, ja, Amm. Und sie nahm sie Ali und sagte: Fatima, دونك ابنت عمك فحملتها. فلما رجعوا إلى المدينة اختصم فيها علي وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله وهي أحق بها. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم طيب خاطر كل واحد من هؤلاء الثلاثة فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ولما كبرت قال علي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فسبحان الله، انظروا بارك الله فيكم إلى حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القضاء في بنت حمزة سيد الشهداء رضوان الله عليه. في هذا العام كان هناك تشريعات وحوادث كثيرة. في هذا العام بارك الله فيكم، قبل ما نتكلم عن الحوادث في مسألة مهمة، في هذه السنة كانت غزوة خيبر، ستأتي فيما بعد. لذلك الآن لما نقول وكان ذلك بعد غزوة خيبر أو في غزوة خيبر، اعلموا أننا سنتكلم عن غزوة خيبر فيما بعد. بارك الله فيكم. Es gab eine schöne Geschichte, als der Prophet Muhammad s.a.w. Umrah machen wollte, dann kam die Tochter von Hamza und sie hat dem Propheten s.a.w. gerufen Oh, mein Onkel, oh, mein Onkel. Dann hat Ali sie genommen und er gab Fatima, er gab das Mädchen Fatima und sagte: Fatima, nimm sie, das sollte bei dir bleiben. Als sie zurückkamen, dann kam Ali, der hat gesagt: O Prophet, das ist die Tochter von meinem Onkel, das wird Hamza, und ich habe deine Tochter bei mir, deshalb nehme ich die Tochter von Hamza, sie bleibt bei mir. Zayd ibn Haritha, er hat gesagt, die ist die Tochter von meinem Bruder, weil Zayd und Hamza mit dem Islam waren Brüder. Ja'far sagte, sie ist meine Cousine und ihre Tante ist meine Frau. Weil die Mutter war Salma bint Umays und die Frau von Ja'far war Asma bint Umays. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat hier ihre Tante gegeben und er sagte, die Tante ist wie die Mutter. So ist das im Islam. Die Tante ist wie die Mutter. Und damit diese Leute beruhigt sind, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Ali ibn Abi Talib, du bist von mir und ich, du bist von mir und ich bin von dir. Und er sagte Ja'far, du ähnelst mich in Aussehen und auch im Charakter. Und er sagte Zayd, du bist mein Bruder und sozusagen mein Diener. Und als diese Tochter, die hieß Fatima bint Hamza, als sie dieses Mädchen eine Frau geworden war, Ali radiallahu alaihi sagte dem Propheten, O Prophet, warum heiratest du sie nicht? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, sie ist die Tochter von meinem Bruder, weil Hamza radiallahu alaihi und der Prophet, die waren Milchbrüder. Deshalb er darf sie nicht heiraten. Das bedeutet, hier auch gab es etwas Neues, was die Muslime dazu gelernt haben. Hier müssen wir etwas beachten, Barakallahu fikum. Jetzt wir reden über verschiedene Ereignisse, die in diesem Jahr waren. Und es kommt vor, dass man sagt, ja, das war vor Khaybar oder nach Khaybar. Nach dem Schlacht von Khaybar. Aufpassen, wir reden über Khaybar am Ende dieses Jahres. Damit ihr nur das bemerkt, ja. Das wird in diesem Jahr gab es die Befreiung von Khaybar. Aber jetzt reden wir über Ereignisse erstmal. Tahrim Luhum al-Humur al-Ahliya. Fi Ghazwat Khaybar harram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Luhum al-Humur al-Ahliya. وحرم لحوم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وكذلك عن أنس أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل في الحمر ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ركس أو ركس فأكفيت القدور وإنها لتفور باللحم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وفي خيبر كذلك حرم نكاح المتعة وهو النكاح لأجل ولم يكن يستلزم طلاقا ولا عدة ولا يستوجب ميراثا وكان هذا معروفا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أباح هذا النكاح في بعض الغزوات للضرورة ثم بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وسبحان الله من الذي روى هذا الحديث؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عليه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الأهلية. وكذلك عن علي عند البخاري بأن نكاح المتعة نسخ. فتحريم المتعة وقع مرتين، الأولى يوم خيبر والثانية يوم فتح مكة، وحرم ذلك تحريما أبديا، حرم ذلك تحريما أبديا. بارك الله فيكم. In diesem Jahr gab es auch noch drei oder vier Urteile in der Religion, die neu waren für die Muslime. Erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zur Befreiung von Khaybar das Fleisch von Eseln, nicht Wildeseln oder Zebra, sondern Hauseseln, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Und er verbot auch das Fleisch von jedem Tier, was ein Eckzahn hat, und das Fleisch von Vögeln, die Krallen haben. Das wurde alles verboten. Und das sind bei Al-Bukhari Muslim. Auch in diesem Jahr in Khaybar hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Zeit Al-Mut'a verboten. Endgültig. Es gab ein Al-Mut'a war in Jahiliya. Und im Islam war das am Anfang an nicht, die haben das nicht gemacht. Aber dann waren sie einmal in einem Zug und die Leute kamen zum Propheten und sagen, oh Prophet, wir können nicht. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erlaubt. Und zur Zeit von Khaybar hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten. Und subhanallah, ich meine, nur damit man sich überlegt. Wisst ihr, wer das Hadith überliefert hat über Verbot von Zeit Ali ibn Abi Talib selber. Ali ibn Abi Talib selber hat dieses Hadith überliefert. Das sind diejenigen, die behaupten, sie folgen Ali ibn Abi Talib und sie nehmen von ihm, bitteschön. Ali ibn Abi Talib selber hat es verboten. Wieso folgen sie ihm nicht? Das wird Ali ibn Abi Talib hat das, Entschuldigung, nicht selber verboten, sondern er hat das überliefert, dass der Prophet verboten hat. Und zum Fetih Mekka, das wird zum Befreien von Mekka, war das endgültig dann verboten in unserer Religion. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, Nikah al-Mut'a ist es eine, oder diese sogenannte Zeit-Ehe oder Zeit-Heirat, das ist endgültig verboten in unserer Religion und man darf das nicht machen. في هذه السنة كذلك بارك الله فيكم تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجتين، صفية بنت حيي النضرية وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. أما صفية فهي صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية هارون بن عمران ومن سبط لاوي بن يعقوب. لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة ذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم أبوها حيي بن أخطب سيد بني النضير وبنو أبي الحقيق، وكانت صفية دون البلوغ، فلما بلغت تزوجها سلام ابن مشكم ثم خلفه عليها كنان بن الربيع بن أبي الحقيق، وكان عنده كنز بن النضير، فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة يهود خيبر فسأله عن الكنز فجحده، فقال له النبي أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال نعم. فأتى رسول الله رجل من اليهود فقال يا رسول الله إن رأيت كنانا يطيف بهذه الخريبة كل غداة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخريبة فحفرت فأخرج منها بعض الكنز، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة الذي قتله اليهود في خيبر. يعني الزواج كان بعد خيبر. ولما فتح المسلمون حصن بني أبي الحقيق كانت صفية في السبي، فأعطاها دحية الكلبي، فجاء رجل النبي فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قومها وهي ما تصلح إلا لك. فاستحسن النبي ما أشار به الرجل وقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها صداقها، وهكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم إليها اعتبارها. طبعا بارك الله فيكم، هذا الزواج الحمد لله، هذا الزواج كان فيه مصلحة للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها قضاء لشهوة لأنه كانت قد تزوجت قبله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها سيدة قومها قومها عفوا. وينبغي لسيدة القوم أن تكون في السبي مثل أي جارية من الجواري. وطبعا هي أول شيء امتنعت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خافت عليه غضب اليهود رضوان الله عليها. وأما في هذه السنة في ذي القعدة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعني دخل بهم. وطبعا اختلف أهل العلم، فمنهم من دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في الحرم يعني وكان هو في الإحرام، ولكن هذا غير صحيح، وإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحل. لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العباس عرضها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت هي يعني من أفضل النساء رضوان الله عليها ومن أشرف العرب، وهي من بني هلال. بارك الله فيكم من ديزم يار هذا القفيت محمد صلى الله عليه وسلم زايفرا ونقايخة صفية بنت حيي النظرية، صفية بنت حيي بن أخطب، عند ميمونة بنت الحارث. صفية وادي تختر فون دمفيرة فون بني النضير، عند بني النضير يرفيرة با حيي بن أخطب، عند صفية هات سلام أو سلام ابن مشكم قايخة، وندن كنانة بن الربيع، وندي ذا كنانة عرض دي محمد صلى الله عليه وسلم دي ذا بنو النضير ازواء عن جروب فم يودن المدينة انجل غرفن هات فالزي دين فتخاد مت اين ابكو بخوخن هابن وندي هابن اين سوتساقن فون هنتن انجل غرفن والعياذ بالله. دي القفيت محمد صلى الله عليه وسلم كان هات سو كنانة بشبوخن دي هات ايم ذاك ايش ويس دس تو اين شاتس versteckt hast. Gib uns diesen Schatz und dann wird dir nicht passieren. Ja, die sagt, nein, ich habe keinen Schatz. Der Prophet sagte ihm, und wenn wir diesen Schatz finden, werden wir dich töten, akzeptierst du? Der sagt, ja, ich habe keinen Schatz. Dann kam ein Mann zum Propheten, der hat ihm gesagt, ich habe ihn gesehen, der geht zu einem Platz, zu einem alten Platz, Ruine. Der Prophet hat Leute dahin geschickt, sie haben dort gegraben und sie haben den Schatz gefunden. Und dann hat der Prophet Muhammad sallam diese Kinane an Muhammad ibn Salama gegeben und Muhammad sallam hat ihn getötet, weil diese Person seinen Bruder getötet hat von Muhammad ibn Salam. Safiya dann war ohne Mann radhiyallahu alayha. Und als man die Leute von Ben Nadir als man die angegriffen hat, dann war Safiya unter den Frauen, die festgenommen waren, gefangen. Dihya al-Kalbi hat sie genommen. Dann kam ein Mann zum Propheten, der hat gesagt, Safiya, sie ist die Tochter von dem Führer und es geht nicht, dass du das einem von Muslimen gibst, dass er solltest du sie nehmen. Der Prophet hat gesagt, du hast recht. Dann hat er eine andere Frau Dihya gegeben und der Prophet wollte sie heiraten und sie sollte befreit werden, wenn sie natürlich den Propheten heiratet. Sie hat das akzeptiert. Aber als der Prophet zu ihr kam, sie war weg von ihm. Später, nach 3 Tagen, natürlich war sie mit dem Propheten zusammen. Der Prophet fragte sie, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ich habe Angst um dich gehabt, dass Juden dir was Schlechtes tun. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht jetzt geheiratet, um seine Begierden oder Bedürfnisse zu befriedigen, nein. Sondern man sollte das hier wirklich die Geschichte richtig betrachten. Sie war die Tochter von dem Führer. Und sie sollte nicht sozusagen bei irgendjemandem von Sahaba radiallahu alaihi sein, obwohl die Sahaba die Besten sind. Aber trotzdem, als Ehre für diese Frau, und als sie den Islam angenommen hat, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet. Maymuna bint al-Harith, die ist Hilaliya. Bani Hilal, die sind eine Familie von den Arabern, die sehr bekannt sind. Die sehr bekannt sind. Und Maymuna war die Schwester von Umm al-Fadl, die Frau von al-Abbas, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Maymuna sagte ihre Schwester, zu sagen, du bist meine Vertreterin in der Heirat. Und natürlich, eine Frau sollte nicht Vertreterin sein, dann war Al-Abbas, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Vertreter. Als der Prophet nach Mekka kam, um Umrah zu machen, Al-Abbas sagte ihm, warum heiratest du Maymuna nicht? Warum? Du kannst Maymuna doch heiraten. Und Al-Abbas ist Onkel vom Propheten und ist wie sein Vater. Der Prophet das hat angenommen sofort, weil sein Onkel ihm das gesagt hat. Und er hat sie geheiratet. Und wir müssen nur etwas hier bemerken, weil das wichtig ist. Manche haben behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet hat, während er im Ihram-Zustand war. Und das stimmt nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie in Al-Hil, in Sarif, geheiratet, sallallahu alaihi wasallam. Und nicht während Ihram. Und Maymuna war von den besten Häusern von den Mekkanern, und deshalb, barakallahu fikum, hat sie auch verdient, dass sie die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wird. Bis hier, inshallah, werden wir stoppen, und das nächste Mal reden wir über 2 Themen, die wichtig sind, bi'idhni ta'ala. Wir reden das nächste Mal über Juden in Medina, die 3 Gruppen von Juden in Medina, warum diese Gruppen von Medina sozusagen, barakallahu fikum, abgeschoben worden waren, und dann reden wir über Ghazwat Khaybar. إذا خيبر إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير من قال الله سبحانه وتعالى فمية وفنوك أنيما والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في البرنامج اللي بيستنى من الإنترنت ich lasse euch die Rede von Freitag von heute hören lassen, und hier inshallah machen wir weiter. Option.